Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór i jak szamlar, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute lese ich den zweiten Teil der Erzählung ohne Bewilligung von Leopold Kompert. Für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, eine kurze Einführung. Die Erzählung handelt von den alltäglichen bürokratischen Hürden und Schikanen, mit denen die jüdische Bevölkerung im Habsburgerreich fertig werden musste. So war beispielsweise 1726 unter Kaiser Karl VI. Festgelegt worden, dass in Böhmen nicht mehr als 8451, in Mähren nicht mehr als 5106 und in Schlesien nicht mehr als 119 jüdische Familien leben durften. Ein Jude durfte nur heiraten und eine Familie gründen, wenn er im Besitz einer Familiennummer war. Die Familiennummern wurden von den Kreisbehörden sorgfältig im Familiantenbuch aufgezeichnet. Starb der Inhaber der Nummer, erbte sie der älteste Sohn. Starb ein Familiant ohne Söhne, dann wurde die Familiennummer frei und ein Jude, der kein Familiant war, konnte sie kaufen. Jaikef Lederer, ein Hausierer, der mit seinen Waren auf die Dörfer geht, ist der viertgeborene Sohn seines Vaters. Er hat nicht das Recht, eine Familie zu gründen, er ist kein Familiant. Er tut es aber trotzdem und heiratet seine langjährige Braut Resel. Heimlich, auf dem Dorf, mit dem Segen eines armen Landrabbiners. Eines Tages erhalten Jaikef und Resel wegen ihres unehelichen Kindes eine Vorladung zum Bürgermeister. Geängstigt holen sie sich Rat bei Reb Lippmann Goldberger, der wegen seiner vielen Rechtshändel von allen nur »der Advokat« genannt wird. Thank you.

Das war Nachttaxi. Mit dem zweiten Teil der Erzählung Ohne Bewilligung von Leopold Kompert, gelesen von Martin Auer, und Musik von der Guignol-Band aus Brooklyn mit Mick Jonner, Kantor Zavel Kvartin aus Wien mit Kol Hashem, dem Odessa Philharmonic Orchestra mit Perpetuum Mobile von Johann Strauss, Tres Tristes Tangos aus Mexico City mit En Las Celitje, einem unbekannten Hochzeitsfiedler aus London mit Lord of the Dance von Donovan, Cyberpunks aus New Orleans mit Track No. 6 und noch einmal der Guignol-Band mit Bad Day at the United Nations. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiré, Laila Tov.